So viel für den Moment über den Besuch Indiens Premierminister Frau Gandhi. Am Sonnabend berichteten die beiden Astronauten, der Chefpilot Neil Armstrong und der Co-Pilot David Scott, in ihren eigenen Worten über ihr Erlebnis oder man könnte auch sagen Abenteuer im Weltraum. Hierüber berichten jetzt Henry Michaelis und George Kahler. Auf der Pressekonferenz zeigten die beiden Astronauten sich genauso ruhig und Herr der Situation, wie sie es während der kritischen Minuten im Weltraum bewiesen hatten. Der Abschuss vollzog sich perfekt, ohne jeden Fehler. Keine Panne bekamen wir zu spüren, sagte Armstrong, nur ganz wenig Vibrationen in dem ersten Stadium des Fluges. Wir erreichten ohne Schwierigkeiten unseren Orbit, alles ging gut vonstatten. Und dann erfreuten sich die beiden Piloten an der Schönheit der Natur. In ihrem Bericht kamen sie immer wieder darauf zurück, auf die einzigartigen Erlebnisse, die Welt, den Himmel und die Erde von ihrer Gemini 8 aus zu sehen. We had a maneuver about once every 30 minutes, and this required about a 15-minute preparation period with a platform. We had to unstow equipment in the cabin for use during the rendezvous, such as cameras and a sextant. And at one point, we took off our helmet and gloves, and we had to restow those into a logical configuration that would enable us to work during the rendezvous. Bevor wir das Zusammenkupplungsmanöver mit der Agena durchführen konnten, mussten wir natürlich mehrere eigene Flugmanöver machen. Alle 30 Minuten mussten wir solch ein Manöver einleiten und für jedes sind immer 15 Minuten Vorbereitungszeit erforderlich. Dabei sind einige wichtige Kleinigkeiten zu beachten. Wir mussten zum Beispiel die Fotoapparate für das Rendezvous zurechtlegen, den Sextant zur Hand nehmen und einmal nahmen wir unsere Schutzhelme ab und zogen unsere Handschuhe aus und dann mussten wir diese wieder richtig verstauen, sodass wir während der Zusammenkupplung mit der Agena auch wiederfinden würden. We did this on time and we expected to see the maneuver in 1 minute and it was accomplished in about 55 seconds and it was extremely steady. Alles ging nach Vorschrift. Das Kupplungsmanöver vollzog sich wie vorgeschrieben. Wir glaubten, wir brauchten dafür eine Minute, aber in Wirklichkeit nur 55 Sekunden. Und das ganze Manöver vollzog sich viel glatter, als wir es bei unseren Versuchen auf der Erde angenommen hatten. Und dann glaubten die beiden Astronauten, nachdem die Agena und die Gemini 8 zusammengekuppelt waren, ein wenig der Ruhe pflegen zu können, nachdem alles so planmäßig verlaufen war. Just so. After 7 hours elapsed time, the incident of an hour occurred. Dave reported the spacecraft was diverging. Aber gerade nach 7 Stunden Flugzeit ereignete sich der Zwischenfall von 7 Stunden. David Scott berichtete, welchen Kurs wir zu nehmen hatten, denn die Agena wich vom Kurs ab. Wir hatten bis dahin nicht irgendwelche Unstimmigkeiten feststellen können, auch hatten wir nichts davon gemerkt, dass irgendeine Bremsrakete bei uns oder in der Agena nicht funktionierte oder wodurch unsere Stabilität plötzlich irritiert wurde. Und dann kam der kritische Moment. We felt that something, some more drastic measures would have to be taken. Wir fühlten, dass einiges in der Agena nicht richtig funktionierte und dass wir einige drastische Maßnahmen ergreifen mussten. Und dann stellten wir fest, dass es nicht die Agena war, die die Schuldige war, sondern unser eigenes Raumschiff, erzählte Scott weiter. Etwas funktionierte dort nicht und sofort entschlossen sich die beiden Astronauten von der Agena loszulösen. Das Hauptproblem war dabei, dass bei diesem Ablösungsmanöver die Gemini 8 nicht plötzlich in die Agena hineinflog. Das gelang großartig, wie Sie ja alle wissen. Dann stellten die beiden Astronauten fest, dass sie ihr Weltraumschiff nur wieder manövrierfähig machen konnten, wenn sie das Bremsraketensystem benutzen würden. Das Bremsraketensystem, das sie aber für den Rückflug unbedingt benötigten. Die Situation war dadurch erschwert, dass Gemini 8 in den kritischen Minuten in keiner Verbindung mit den Erdstationen war, sodass die beiden Piloten sich nicht die Ergebnisse der Computer, die in den Bodenstationen den Flug genau analysierten, zunutze machen konnten. Wie Sie wissen, erwiesen sich beide wieder einmal als so gute Piloten, dass der Rückflug zur Erde einer der besten und zielsichersten war von allen bisherigen Astronautenflügen. Was die rein sachlichen Einzelheiten und Tatsachen betrifft, über die Armstrong und Scott ausführlich berichteten, so sind sie in allen Kernpunkten identisch mit dem von der NASA bereits veröffentlichten vorläufigen Bericht über den Gemini 8 Flug. Das heißt, sie bestätigten als den mechanischen Defekt, der kurz nach dem geglückten Zusammenkuppeln des Raumschiffes und der Agena-Zielrakete den vorzeitigen Abbruch der Gemini 8 Mission notwendig machte, einen Kurzschluss in dem Hauptstabilisierungsraketensystem für Flugkontrolle im Raumschiff Gemini 8. Bei diesem Hauptstabilisierungssystem handelt es sich um ein Bündel von kleinen Stoßraketen, mit denen der vorschriftsmäßige Kurs des Raumschiffes vorwärts, rückwärts und seitwärts kontrolliert wird. Durch den Kurzschluss wurde die Stoßrakete Nummer 8 des Stabilisierungssystems, die die seitliche Bewegung des Raumschiffes kontrolliert, plötzlich in Tätigkeit gesetzt und begann zu feuern. Zuerst bemerkte Astronaut Scott nur ein seitliches Abweichen vom richtigen Kurs. Aber weder er noch Armstrong waren sich darüber bewusst, dass die Stoßrakete Nummer 8 in ihrem Raumschiff plötzlich wild geworden war. Und dann begannen die beiden zusammengekuppelten Raumkörper sich um ihre eigene Achse zu drehen und zu schlingern. Der erste Gedanke der beiden Astronauten war, dass es sich um die Agena-Rakete handelte, da nach dem Flugplan zu dieser Zeit das Hauptstabilisierungsraketensystem des Raumschiffes außer Betrieb gesetzt war und ein entsprechendes eigenes Flugkontrollsystem der Agena-Rakete, das nur durch Funkkommandos vom Raumschiff ausgeleitet wurde, die Aufgabe zur Durchführung der geplanten Kursmanöver übernommen hatte. 3 Minuten lang versuchten die Astronauten vergeblich, die anscheinend konfus gewordene Agena-Rakete unter Kontrolle zu bringen. Dann wurden sie sich klar darüber, dass die Ursache des Defektes in ihrem eigenen Raumschiff lag. Sorgfältig lösten sie sich wieder aus der Zusammenkuppelung mit der Agena-Rakete heraus. Als aber die Roll- und Schlingerbewegung ihres nun wieder separat fliegenden Raumschiffes immer stärker und stärker wurden, setzten sie das gesamte Hauptstabilisierungsraketensystem einschließlich der wild gewordenen Stoßrakete Nummer 8 außer Betrieb. Das heißt, die Kurskontrolle von Gemini 8 wurde nun von einem zweiten Stabilisierungsraketensystem übernommen, das aber ausschließlich für das Ende jeder Flugmission bestimmt ist, also zum Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und zur Landung auf dem Wasser. Und damit war auch das Schicksal der Gemini 8 Mission besiegelt und die beiden Astronauten mussten ihr Raumschiff zur Erde zurückbringen. Wie bekannt war es eine perfekte Landung im Pazifischen Ozean, nur 5 Kilometer von dem vorgesehenen Notlandungspunkt entfernt. Und nun noch eine kleine menschliche Episode von der Pressekonferenz. Fürchten Sie um Ihr Leben? Wurden die Astronauten von den Journalisten gefragt. Fürchteten Sie um Ihr Leben? Nein, sagte Armstrong. Als Testpilot ist man Kummer gewohnt. Hatten Sie zeitweise auch Angst? Scott zögerte eine kurze Weile und sagte dann, ich glaube, das könnte man sagen. Vor allem wiesen die Astronauten ihren Bericht noch darauf hin, dass sie besonders glücklich waren, als sie das erste Flugzeug über ihren Köpfen hinwegfliehen sahen, als Gemini 8 auf dem Pazifischen Ozean schaukelte. Es war zwar kein hoher Wellengang, aber man hatte vergessen, dass die Schaumkronen der Wellen beinahe haushoch waren. Wir brachten Ihnen unsere Sendung Aktuelles aus Amerika. Sie hörten abschließend einen Bericht von der Pressekonferenz der Gemini-Astronauten Armstrong und Scott. Und damit beenden wir unser heutiges Programm. Auf Wiederhören.